Wir Endes unterzeichneten, die wir im Namen des deutschen Oberkommandos handeln, erklären die bedingungslose Kapitulation aller unserer Streitkräfte zu Lande, zu Wasser und in der Luft, sowie aller übrigen Streitkräfte, die zurzeit unter deutschem Befehl stehen, vor dem Oberkommando der Roten Armee und gleichzeitig vor dem Oberkommando der alliierten Expeditionsstreitkräfte. Unterzeichnet am 8. Mai 1945 in Berlin. Im Namen des deutschen Oberkommandos, Keitel, Friedeburg, Stumpf. Es waren anwesend, im Auftrag des Oberkommandos der Roten Armee, Marschall der Sowjetunion, Schukow. Im Auftrag des obersten Befehlshabers der Expeditionsstreitkräfte der Alliierten, Hauptmarschall der Luftstreitkräfte, Tedder. Wir übertrugen den Wortlaut der Urkunde über die bedingungslose Kapitulation der deutschen Streitkräfte.